1 Live. Noob und Nerd. Das total verrückte Ferienabenteuer. Globetrotter, Roffelkopter. Dennis! Todesstern! Wieso müssen wir ausgerechnet auf dem Todesstern einen Ferienjob machen? Wieso? Mit Chewbacca Gassi gehen ist doch cool! Wozu habe ich eigentlich den großen Plastiksack und die Schaufel? Falls er mal Häufchen muss. Oh nein! Komm, wir gehen in die Star Wars Kantine! Oh, da ist Darth Vader! Hallo! Immer wenn ich Sie sehe, denke ich an... Das ist der weiße Hai. Mein Theme geht aber... Nee, das ist doch aus Herr der Potter. Das heißt Herr der Ringe. Nee, das ist doch der Zauberjunge. Können wir noch ein Selfie machen, Captain Kirk? Von mir aus. Yeah, Captain Kirk, yeah. Guck mal, da vorne ist Jabba the Hutt. Komm, wir holen uns ein Autogramm. Walula Walala, Schwiegertochter. Das ist Vera Entwen. Nee, dann will ich kein Autogramm. Oh, da kommt sie. May the Force be with you, Jungs. Sag sowas nicht, wenn du das gar nicht verstehst. Klar verstehe ich das. Und ich würde diesen May the Force gern kennenlernen. Alter! Oh nein, der Todesstern wird angegriffen. Von Captain Hooks Piratenschiff. Peter Pan? Das ist ja eine noch abgestandene Kinderkacke als Star Wars. Noob und Nerd. Auch im Netz. 1live.de